München, Sonntag, den 18. Juni 1916. Früh. Das Volk steht auf. Gestern erlebten wir den Auftakt der Revolution. Mittags brachte meine Frau das Gerücht nach Hause, am Marienplatz sei etwas los gewesen, ein Butterkrawall oder dergleichen. Abends waren wir im Bunten Vogel, wo erzählt wurde, um 7 Uhr habe es am Marienplatz Krach gegeben, die Leute ständen noch da. Wir entschlossen uns, um 10 Uhr noch hinzugehen. In der Tat stand der Marienplatz voll von Leuten, die ich auf 10.000 Personen schätzte, eine unsichere Schätzung, da ich keinen rechten Maßstab hatte. Johlen und Pfeifen war zunächst das einzige Merkmal einer Erregung. Allmählich hörte man aus den Gruppen heraus lautes Fluchen, Aufklärungen, Anklagen wegen der Not, der Nahrungsmittelverteilung, der Massenmörderei. Vor dem Café Rathaus standen etwa 10 berittene Schutzleute aufgepflanzt, zunächst ohne sich zu rühren. Allmählich kam auch jetzt wieder Bewegung ins Ganze. Die Schutzleute ritten herum, forderten zum Weitergehen auf, trieben die Menge auf dem Platz herum. Auf der Mariensäule standen 13- bis 14-jährige Jungen, die bis zu den Mittelfiguren hinaufgeklettert waren und mit Blumenstöcken warfen. Einer, den ein Schutzmann zum Herunterkommen aufforderte, erwiderte: »Meine Mutter weint den ganzen Tag, weil's kein Brotmarken nimmer hat. Gib's mir die deine, dann komm ich obi.« Am Rathaus hörte man Fenster einschlagen. Allgemein war aber die Stimmung noch mehr neugierig als aufgeregt. Das änderte sich plötzlich, als die Dienerstraße entlang Militär anrückte, mit aufgepflanztem Bajonett und sich vor der Ostseite des Rathauses aufstellte. Eine maßlose Wut brach durch. Alles schrie, Pfui, Gemeinheit, Sauhunde, blaue Bohnen statt Brot und Ähnliches. Man sah dann, wie die Soldaten über den Platz gingen und wie an der Ecke Rindermarkt von ihnen ein junger Mensch festgenommen wurde. Der Lärm steigerte sich jetzt ungeheuer. Auch wir drangen jetzt bis zu den Soldaten durch, die von der Menge gehöhnt und beschimpft wurden. Schamt euch, auf die eigenen Frauen und Kinder losgehen, Franzosen täten durch's nit. Die Leute vom Leibregiment schämten sich offensichtlich. Wo man einen persönlich anredete, entschuldigte er sich achselzuckend. Wir müssen doch. Angesichts der infolge der Provokation bedrohlichen Volkswut zog sich die Kompanie dann zum alten Rathaus zurück. Jetzt flogen Steine und harte Gegenstände gegen die Fenster anderer Häuser und plötzlich hörte man aus der Rosenstraße einen Riesenlärm von Steinwürfen und niederprasselnden Fensterscheiben, jeder Wurf vom donnernden Bravo der Massen begleitet. Erst nach geraumer Weile, nachdem die Seidelsche Bäckerei jedenfalls schon gehörig zugerichtet war, ritten die Schutzleute in die Straße hinein und versuchten, Ruhe zu schaffen. Wir standen indessen vor dem Westflügel des Rathauses, wo ebenfalls hin und wieder eine Scheibe klirrte. Plötzlich ein wildes Geschrei, Frauengezeter, wildes Durcheinanderrennen. Die Polizisten hatten blank gezogen und ritten jetzt nach allen Seiten schlagend über den Platz. Man hörte Schreie von Verwundeten, namenlose Wutäußerungen, Pfui, Sauhunde, Preußenknechte, Helden, auf Weiber und Kinder habt ihr Mut, Pfui, Pfui. Nach allen Seiten stob das Volk auseinander und staute sich in den Seitenstraßen. Wir gerieten in die Weinstraße. Auf einmal stürzten sich Schutzleute zu Fuß mit blanker Waffe auf uns. Tolle Flucht und Geschrei. Wir wurden in ein Seitengässchen abgedrängt, das zur Frauenkirche führt. Auch dahin folgten die jetzt heldisch geblähten Säbelschwinger. Eine Dame, die sich uns angeschlossen hatte, kriegte einen Hieb mit der flachen Klinge auf den Rücken. Endlich kamen wir durch Haufen aufgeregter Menschen hindurch zur Neuhauser Straße, wo die allgemeine Erregung noch nachzitterte. Wie viel Verhaftete und wie viel und welche Art Verwundungen wird man wohl bald durch Gerüchte erfahren. War dieser Münchner Krawall, der offenbar weitaus intensivere Form hatte als die vorangegangenen Krachs in Berlin, Hamburg, Leipzig etc., mehr als die vorübergehende Äußerung von allgemeinem Missmut, war er, wie ich hoffe, nur der erste Schritt auf dem Wege entschlossener Selbsthilfe und greift sein Beispiel über auf andere Städte, vielleicht zunächst nur in Bayern, dann kann es mit dem Kriege nicht mehr lange dauern. Gegen den bewussten und systematischen Widerstand des Volkes kann keine Regierung lange bestehen. Außerdem bezweifle ich, ob sich eine Armee lange vor dem Feinde halten lässt, die es trotz aller Verheimlichungen ja doch erfahren muss, dass die ihrigen daheim den wahren Feinden den Krieg erklären. München, Montag, den 19. Juni 1916. Von Landauer bekam ich einen sehr ausführlichen Brief, in dem er begründet, warum es ihm unmöglich ist, zu der von mir gewünschten Aktion mit Haase und Gerlach die Initiative zu ergreifen. Er meint, wir hätten doch zu wenig Gemeinsames mit allen Politikern, um mit ihnen gehen zu können, ohne uns herabzuschrauben. Zu meiner Liebknecht-Verteidigung in der Bremer Bürgerzeitung beglückwünscht er mich. Gegen die Bemühungen, eine Revolution zu provozieren, wendet er sich aus dem Grunde, der auch die Russen jetzt von Erhebungen absehen lässt, weil dazu bestimmte Ziele aufgestellt und organisatorisch vorbereitet sein müssten. Die Ansicht teile ich gar nicht. Das Ziel einer Revolution wäre jetzt einfach Friede. Ist der erreicht, dann hat das Volk ein moralisches Plus, das es für die Vorbereitung größerer und sozialistischer Dinge sehr aufnahmefähig machen müsste. München, Mittwoch, den 21. Juni 1916. Anscheinend hat die hohe Polizei in diesen Tagen meiner kleinen Person wieder ihre erhöhte Aufmerksamkeit zugewandt. Gestern traf ich in den Kammerspielen das Ehepaar Feuchtwanger, das mir erzählte, die Kriminalpolizei habe in der Torgelstube anfragen lassen, ob ich dort noch verkehre. Man scheint mich in Verdacht zu haben, die ganze Sache organisiert zu haben, als ob sich sowas überhaupt organisieren ließe. Meine Tätigkeit bei dem Tumult erstreckte sich einfach darauf, den Rufen der Menge eine bestimmte Richtung zu geben, die Aufregung über die Brotnot auf ihre Ursache, den Krieg, hinzulenken. Aber die Rufe »Nieder mit dem Krieg«, »Wir wollen Frieden« etc. wären wohl ohne mein Zutun auch laut geworden. Wie denn die Behörde meinen Einfluss auf die Massen überhaupt erheblich überschätzen dürfte. Ich wollte, ich könnte ihrem Verdacht noch Recht geben. München, Donnerstag, den 20. Juli 1916. Heute vor einem Jahr starb mein Vater. 5 Wochen, nachdem er den letzten Schlag gegen mich geführt hatte, der mich über seinen Tod hinaus in seiner Abhängigkeit halten sollte. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden. Allerdings in der Erwartung, dass eines Tages, wenn das Kapital, das er mir nicht entziehen konnte, aufgezehrt sein wird, das alte Elend vielleicht noch größer und aussichtsloser, als ich es je kennengelernt habe, wieder da sein wird. Ich habe meine Zänzel, und da wird auch das zu ertragen sein. Meine Geschwister, die alle wohlgeartet und geraten sind, werden wohl mit weitaus anderen Empfindungen den Jahrestag erleben. Ich kann aber nichts dafür, dass meine Jahresbilanz mit dem Bewusstsein abschließt, dass dieses Jahr trotz der Bemühungen des Vaters, mich meinem Schicksal zu überlassen, trotz der Teuerung, trotz der seelischen Erschütterungen durch den Krieg, für mich physisch ein Jahr der Erholung war und insofern auch psychisch, als nicht all mein Tun und Lassen mehr von Konflikten beherrscht war, die aus den divergierenden Pflichten gegen mich selbst und denen gegen den alten Mann und aus den Skrupeln wegen meiner Gefühle gegen ihn hervorgingen. Das strenge Urteil, das er sein Leben lang gegen den Sohn hatte, der auf ein eigenes Recht sein Geschick zu gestalten bestand, wendet sich nun über das Grab hinaus gegen ihn, dem die Respektierung der Vaterautorität wichtiger war als das Lebensglück des Sohnes. Kein Vater darf Klage führen, wenn einst sein Schatten verschwindet hinter dem strahlenden, reinen, geliebten Erinnerungsbild der Mutter. München, Sonnabend, den 19. August 1916. Ich bin immer noch ganz zermürbt von einem kurzen Gespräch, das gestern Mittag zwischen mir und meinem alten Freund Bernhard Köhler stattfand, der Leutnant und Kompanieführer einer Maschinengewehrabteilung, zurzeit auf Urlaub hier ist. Er stand mit seiner Kompanie vor Verdun, wo es am ärgsten zugeht, und nennt die Tage dort die glücklichsten seines Lebens. Und zwar preist er den Krieg um des Krieges selbst willen. Die Hemmungslosigkeit, sein eigenes Wort, mache das Kriegsdasein so reizvoll. Auf meine Erwiderung, es sei doch Mord, was er da treibe, gab er das glatt zu, auch, dass diese Auffassung Barbarei sei. Ich meinte, es sei doch schrecklich, jeden Moment dem Sterben ausgesetzt zu sein. Nein, das sei gerade das Schöne. Gut, für ihn als Freiwilligen. aber ob er sich dann das Recht anmaße, das Leben anderer Leute zu vernichten, die nicht so denken, und seine Leute hineinzujagen? Ja, Anspruch auf Respektierung seines Lebenswillens habe kein Mensch. Ich konnte mich nicht enthalten, Köhler zu sagen, wenn ich in ihrer Kompanie wäre, säßen sie jetzt nicht hier. Er lachte und meinte, das müsse man in Kauf nehmen. Und fand auch nichts dabei, dass ich sagte, gegen ihre Ansichten gibt es kein Widerlegen mehr, dagegen gibt es nur noch Totschlagen. Köhlers jetzige Denkart ist aber, wie mir scheint, einfach die Konsequenz jenes ruchlosen Ästhetizismus, der vor 15 Jahren Mode war, von Köhler speziell mit einem gewissen mystischen Umhang angetan wurde und nun durch den Eindruck des Krieges einen Wahnsinn in ihm bewirkt hat, der sich auch in einem merkwürdigen Flackern im Auge ausdrückt. Ich bin überzeugt, dass seine Tätigkeit am Maschinengewehr, dies seit 1¾ Jahren geübte Abschießen von Franzosen, in ihm geradezu eine Lust am Töten geweckt hat, dass er das Hinschlagen von Menschenleibern unter seiner Arbeit an einem kunstvollen Apparat als Sportsmann zu beobachten sich gewöhnt hat und nun das Vernichten von Menschenleben wie ein rohes Spiel betreibt, dass er sich mit ästhetisch-philosophischen Betrachtungen jedes Mal noch amüsanter macht. Ich zweifle kaum daran, dass für Köhler die Teilnahme am Kriege zum Irrsinn führen wird. Und so wird auch er als Kriegsgefallener zu betrauern sein. Und man möchte sogar hoffen, dass ihn der Tod durch Abschuss noch vor dem furchtbareren Los bewahren möge. München, Montag, den 9. Oktober 1916. Eben kommt Besuch mit der Mitteilung, dass bei Maffei die Munitionsarbeiter streiken und dass bei Kustermann eine große Zahl Bomben gestohlen seien. Die Offiziere seien mit geladenen Revolvern ausgestattet worden und jeder Mannschaftsurlaub sei aufgehoben. Wenn's doch wahr wäre, wenn doch endlich die Einsicht ins Volk käme, dass die Erlösung vom Übel nur von ihm ausgehen kann. Die Kontrarevolution ist in vollem Gange. Die Reichskanzlerfronde arbeitet mit Hochdruck am Sturz der Reichsregierung. Die Herren Kierdorf, Körting, Bassermann, Stresemann und Genossen dürfen sagen, tun und lassen, was sie mögen. Der Vorwärts aber, der behauptet hatte, dass diese Leute pekuniär an der Ausdehnung des Kriegs interessiert seien, was für jeden denkenden Menschen selbstverständlich ist, ist seit heute verboten.